Niemand fällt irgendwie die Frage ein, oh, okay, wovon leben diese Unternehmen, die Milliarden Dollar kosten? Hallo zusammen, willkommen am Smalltalkers. Ich bin Leonid. Und ich bin Dennis und unser heutiges Thema ist die Klage gegen WhatsApp und Facebook. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat vor dem Landgericht Berlin Klage gegen WhatsApp eingeleitet. Aus seiner Sicht speichert WhatsApp widerrechtlich Daten und leitet diese sogar an Facebook weiter. Dazu erklärte der Vorstand der Zentrale Klaus Müller Folgendes. Unsere Marktwächter-Experten haben das Fehlverhalten des Anbieters erfolgreich sichtbar gemacht. Nun treffen wir uns vor Gericht wieder. Der Bundesverband hat WhatsApp zuvor schon abgemahnt. Die Forderungen sind folgende. Mit der Klage wollen die Verbraucherschützer nun zum einen erreichen, dass die weitergeleiteten Daten gelöscht werden. WhatsApp solle außerdem unterlassen, insgesamt 8 beanstandete Klauseln aus den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie gegenüber den Nutzern zu verwenden. Dazu erklärte Carole Elbrecht, die Rechtsreferentin vom Verband, Facebook hat im Jahr 2014 öffentlichkeitswirksam erklärt, die Nutzerdaten zwischen den beiden Diensten nicht auszutauschen. Darauf hätten viele Verbraucher vertraut. Dieses Versprechen hat nicht lange gehalten. Außerdem wird WhatsApp vorgeworfen, dass ihr Verschlüsselungssystem nicht so richtig funktioniert und umgangen werden könnte. Einige wissen es vielleicht nicht, WhatsApp wurde vor einiger Zeit für mehrere Milliarden Dollar von Facebook gekauft. Das heißt, sie gehören denen. Und das Ding ist halt, es gibt Datenrichtlinien, es gibt Erklärungen, die quasi jeder unterschreibt. Das ist das Ding, was man runterscrollt und nicht liest. Und da steht alles drin, was mit den Daten gemacht werden. Aber wer liest das? Liest ja, das, du ist, das? Ja, das ist, ich habe es auch nicht gelesen. Aber die Sache ist, man sollte wissen, dass man da seine Daten an Facebook verkauft, dass diese an Werbetreibende sie abgeben, dass sie mit den Daten ein komplettes Profil von dir anlegen und somit werbewirksame Ads an dich richten können. Also genau, aber warum haben sie dann versprochen, das nicht zu machen? Sie haben es vielleicht versprochen, dann haben sie da, soweit ich das verstanden, haben sie die Richtlinien einfach geändert und die Leute sind halt dennoch bei Facebook geblieben. Ich meine, es zwingt ja... Bei WhatsApp, es geht um bei WhatsApp. Bei WhatsApp und bei Facebook, es sind ja bei beiden. Aber es zwingt ja niemand, niemand zwingt dich oder jemand anderen, WhatsApp zu benutzen, Facebook zu benutzen oder sonst irgendwas. Aber warum haben sie das öffentlich nicht angekündigt? Wenn da eine neue Richtlinie ist, kriegt man so eine Meldung, die auch da wieder, sie ist ellenlang, man kann sie lesen, tut keiner. Und da wird es wahrscheinlich auch gestanden haben. Ich meine, es ist letztendlich immer die eigene Schuld, wenn man den Vertrag nicht liest. Und das ist das, was passiert. Ihr schließt einen Vertrag ab mit Facebook oder mit WhatsApp, wenn ihr da mitmacht. Und ihr haltet euch an ihre Regeln. Aber ich glaube, WhatsApp und Facebook werden langsam ein bisschen öffentlich wichtige Dienste und haben dann ein bisschen mehr Verantwortung als einfach private Unternehmen. Das kann sein, aber sie sind dennoch keine Monopoldienstleister. Es gibt Alternativen zu Facebook, es gibt Alternativen zu WhatsApp. Es zwingt dich niemand, es zu benutzen, nur weil alle deine Freunde es haben. Weil du kannst Peer Pressure nicht als Grund haben, Facebook zu benutzen. So funktioniert das nicht. Ja, okay. Das heißt, was glaubst du, was wird mit der Klage passieren? Ich bin tatsächlich extrem interessiert daran. Denn endlich hat die Regierung auch langsam mal kopiert, dass Cybersicherheit irgendwie relevant ist. Dass auch die Daten des Otto-Normalverbrauchers wichtig sind und zu schützen sind. Ich finde tatsächlich gut, dass diese Klage passiert. Aber ich glaube nicht, dass sich irgendwas ändern wird. Denn WhatsApp und Facebook oder Mark Zuckerberg, was auch immer, die können jede Klage in Geld ersticken. Also ich glaube nicht, dass da was passiert. Ich glaube, für solche Unternehmen wie Facebook werden die staatlichen Beziehungen immer noch wichtiger und sie haben keinen Bock auf Streitigkeiten mit den Behörden. Und ich glaube, sie könnten tatsächlich ihre Politik ändern. Ich finde es großartig, dass diese Klage überhaupt passiert ist, denn das heißt, es wirft einfach wieder ein Licht darauf, was die Leute eigentlich tun, was sie ja selbstverständlich nehmen. Ich finde es gut, dass die Bevölkerung zumindest auf diese Weise gewarnt wird. Aber es ist wirklich sehr lustig, dass die Leute tatsächlich umsonst Dienste seit Jahren benutzen und niemand fällt irgendwie die Frage ein, oh, okay, wovon leben diese Unternehmen, die Milliarden Dollar kosten? Das finde ich sehr interessant, wirklich, wie die Logik, wie die Psychologie funktioniert. Dazu gibt es halt immer diesen fantastischen Satz, wenn du etwas umsonst bekommst und du fragst dich, warum bist du das Produkt, das verkaufen. Also genau, das muss man immer denken, wenn man im Internet unterwegs ist, nichts ist umsonst. Merkt's euch. Aber wie seht ihr das? Wird diese Klage Erfolg haben? Ist das, was Facebook macht, okay oder findet ihr es auch zu viel? Schreibt in die Kommentare. Ciao. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Jedes Video findet ihr auch als Podcast auf unserer Soundcloud. Und folgt uns auf allen Social Media Plattformen. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung und oben beim Banner.